sie begleiten. Viva la Revolution, Pacifista! Viva Utopia! Ist geboren und schreit nach Macht. Der kleine Mann kippiert dran und der große Bruder lacht. Die deutsche Linke sorgt sich dumm und frisst sich tot. Schwarzes, braun, grünes, schwarz und weiter, keine Spur von Rot. Brüderlich mit Herz und Hand leisten wir euch Widerstand. Von Garmisch bis zur Vatakan, von Görlitz bis zum Bergischen Land. Wer spricht hier noch von Wind und Sturm, denn ihr habt Tornados gesehen? Das ist Krieg, für ein Zurück, das ist zu spät. Die sie begleiten,